Sein bekanntestes Stück ist sicher Halleluja, wird jetzt auch zur Weihnachtszeit sehr gern und sehr oft wieder gespielt nach dem Tod dieses großen Mannes. Es wäre bei diesem Song wohl einfacher, die Leute aufzuzählen, die es nicht gecovert haben. Wir haben hier eine von den ganz, ganz vielen Coverversionen. Halleluja. I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing, hallelujah. She broke your throne and she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Das Halleluja des großen Leonard Cohen, gecovert von Pentatonix. Ja, Fischer, wie soll ich sagen? Ich glaube, manche Songs covert man besser nicht, ne? Oder? Fallen dir da noch andere Beispiele ein? Ein ganz großes Beispiel, Halt mich an deiner Liebe fest von Ton, Steine, Scherben. Nie werde ich vergessen, wie wir damals Wir sind Helden mitentdeckt haben bei Radio Marabu. Und ich sah das erste Konzert mit der Band und da waren die schönen Titel Denkmal und es war so wunderbar. Und dann haben sie es getan. Sie haben Halt mich an deiner Liebe fest gecovert, zerstört, vernichtet. So möchte ich jetzt sagen. Wir spielen jetzt das Original Ton, Steine, Scherben. Wenn niemand bei dir ist und du denkst, dass keiner dich sucht und du hast die Reise ins Jenseits vielleicht schon gebucht. Und all die Lügen geben dir den Rest. Halt dich an deiner Liebe fest. Halt dich an deiner Liebe fest. Der Frühling kommt und deine Seele brennt. Du wachst nachts auf aus deinen Träumen, aber da ist niemand, der bei dir pennt. Wenn der, auf den du wartest, dich sitzen lässt, halt dich an deiner Liebe fest. Halt dich an deiner Liebe. Novemberwind deine Hoffnung verweht und du bist so müde, weil du nicht mehr weißt, wie es weitergeht. Wenn dein kaltes Bett dich nicht schlafen lässt, halt dich an deiner Liebe fest. Halt dich an deiner Liebe. Tonsteine, Scherben, unkaputtbar. Kein Flashback ohne Bowie, auch der Weihnachtsflashback 2016 nicht, von seinem letzten Album I Can't Give Everything Away. Oh, David Bowie, auch der Weihnachtsflashback nicht. Wenn ihr auf unsere Webseite www.radiomarabu.de schaut, dann seht ihr uns beide mit vollem Mund beim Weihnachtsschmaus. Aber wir haben noch einen Gast, Nadine Maria Schmidt. Sie beißt in einen Döner, einen vegetarischen Döner, und sie kommt gleich zu Wort hier in der Sendung mit ihrem aktuellen lyrischen Album. Welt ist in ständigem Wandel, nicht so der Marabu. Weihnachtsflashback. Lange Jahre haben wir den eben gehörten Titel anmoderiert. Darauf haben wir diesem Jahr verzichtet. Dafür sage ich Ihnen jetzt ab. Wham! Last Christmas. Und damit sind wir bei Brecht hat Recht. Unsere amerikanischen Partner, wie Putin sagen würde, haben ja gewählt und sind sich selbst wohl sicher, den Wandel gewählt zu haben. Und da wollen wir Ihnen ein Gedicht von Brecht mit auf die Reise geben. Lob des Kommunismus. Er ist vernünftig, jeder versteht ihn, er ist leicht. Du bist doch kein Ausbeuter, du kannst ihn begreifen. Er ist gut für dich, erkundige dich nach ihm. Die Dummköpfe nennen ihn dumm und die Schmutzigen nennen ihn schmutzig. Er ist gegen den Schmutz und gegen die Dummheit. Die Ausbeuter nennen ihn ein Verbrechen, wir aber wissen, er ist das Ende der Verbrechen. Er ist keine Tollheit, sondern das Ende der Tollheit. Er ist nicht das Chaos, sondern die Ordnung. Er ist das Einfache, das schwer zu machen ist. Von Brecht hat Recht, jetzt zu einer jungen Künstlerin, die hier bei uns im Weihnachtsflashback zu Gast ist. Ihr seht sie auf der Webseite auch weihnachtsschmausend mit Fischer und Göbel. Nadine Maria Schmidt, die vertont lyrische Texte auf ihrem neuen Album, unter anderem Rilkes Panther, und das so unwiderstehlich, dass ich sie glatt vom Fleck weg heiraten würde. Okay. Aber also ich habe schon einen Freund, den ich unendlich liebe. Tut mir leid, Frank, aber vielleicht im nächsten Leben dann, ne? Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe. So müde geworden, dass er nicht mehr hält. Ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe. Und hinter tausend Stäben keine Welt. Geschmeidig starker Schritte, der sich im allerkleinsten Kreise dreht, ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte, in der betäubt ein großer Wille steht. Lautlos auf, dann geht dein Bild hinein. Geht durch der Glieder angespannte Stille und hört im Herzen auf. Nadine Maria Schmidt, der Panther von Rilke, unwiderstehlich, sehr, sehr schön vertont, wie ich finde. So, jetzt einen Schluck auf das nächste Leben, einen Schluck Kamillentee, besser für den Hals. Und wir hören gleich von Nadine Maria Schmidt noch mehr hier im Weihnachtsflashback mit Fischer und Göbel. In dieser Sendung nehmen wir auch Abschied von Leonard Cohen und wir haben passende Titel gefunden. Dieser hier kommt aus dem Jahr 1974, A Singer Must Die, und das ist ja nun leider geschehen. Now the courtroom is quiet, but who will confess? Is it true you betrayed us? The answer is yes. Then read me the list of the crimes that are mine. I will ask for the mercy that you love to decline. And all the ladies go moist and the judge has no choice. A singer must die for the lie in his voice. And I thank you for doing your duty, you keepers of truth, you guardians of beauty. Your vision is right, my vision is wrong. I'm sorry for smudging the air with my song. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Oh, the night, it is thick, my defenses are hid. In the clothes of a woman I would like to forgive. In the rings of her silk, in the hinge of her thighs, where I have to go begging in beauty's disguise. Ah, good night, my night after night, my night after night after night. So afraid that I listen to you. Your sunglass protectors, they do that to you. It's their ways to detain, their ways to disgrace. Their knee in your balls and their fist in your face. Yes, and long live the state by whoever it's made. Sir, I didn't see nothing. Getting home late, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Hallihallo, mein Name ist Nadine Maria Schmidt. Das ist die Weihnachtssendung mit Fischer und Göbel. Und ich darf ein paar Stücke aus unserem Album ankündigen. Und jetzt passend zur Jahreszeit spielen wir Winter mit einem Text von Annette von Droste-Hülshoff. Aus Schneegestäub und Nebelqualm bricht endlich doch ein klarer Tag. Fliegen alle Fenster auf, ein jeder späht, was er vermag. Jene Blöcke, Häuser sind ein Weiher, jener ebene Raum. Für wahr in dieser Uniform den Glockenturm erkennt man kaum. Und alles Leben liegt zerdrückt wie unterm Leichentucher steht. Doch schau an Horizontes Rand, begegnet mir lebendiges Land. Den Föhn seiner Kerker Schoß, wo schwärzlich in der Riffe Spalten, wo sind es, gib den Tauben frei, gib den Tauben frei. Gib den Tauben frei, gib den Tauben frei, gib den Tauben frei, gib den Tauben frei, gib den Tauben frei. Weiter geht's mit einem weiteren Titel von mir, und zwar Das Karussell mit einem Text von Rainer Maria Rilke. Eine kleine Weile und der Bestand von bunten Pferden, alle aus dem Land. Das lange zögert, ehe es untergeht, zwar manche sind am Wagen angespannt, doch alle haben Mut in ihren Mienen. Ein böser roter Löwe geht mit ihnen, und dann und wann. Und dann und wann ein weißer Elefant, ein weißer Elefant, ein weißer Elefant. Sogar ein Hirsch ist da ganz wie im Wald, nur dass er einen Sattel trägt und drüber ein kleines blaues Mädchen aufgeschnallt. Und auf dem Löwen reitet weiß ein Junge und hält sich mit der kleinen heißen Hand, die weil der Löwe Zähne zeigt und Zunge. Und dann und wann, und dann und wann ein weißer vorüber. Auch Mädchen, helle diesem Pferdesprung, fast schon entwachsen, mitten in dem Schwung, schauen sie auch irgendwohin herüber. Und dann und wann und dann und wann und dann und wann. Und hat kein Ziel. Ein Rot, ein Grün, ein Grau vorbeigesendet. Ein kleines, kaum begonnenes Profil und manches Mal ein Lächeln hergewendet. Ein seliges, das blendet und verschwendet an dieses atemlose Blinde. Lieber Frank Göbel, das war für dich. Du wolltest mich ja schon heiraten, weil ich Rilke vertont habe. Und das freut mich natürlich sehr. Ich weiß nicht, wie du zu Eduard Mörike stehst, aber jetzt kommt von ihm: Denk es, o Seele. Ein Tennlein grünet wo, wer weiß im Walde, ein Rosenstrauch, wer sagt in welchem Garten. Sie sind erlesen schon, denke so Seele, auf deinem Grab zu wurzeln und zu Marabu Weihnachtsflashback 2016 mit Fischer und Göbel. Wir danken Nadine Maria Schmidt und sie tritt oft auf mit diesem Künstler Tino Eisbrenner und frohe Weihnacht. Es schneit und schneit und schneit. Fröhliche Weihnachtszeit macht sich breit. Nur nicht in steh ich nun mit meinem 1, 2, 3, 4 Windehut. Gestochen scharf, das Polaroid ist gut. Du hast gesagt, das musst du unbedingt fotografieren und wolltest keine Zeit. Verlieren wollte ich dich nicht einen Augenblick. Für mich warst du der Coup, der Kick, der mir gefällt, gefehlt hat meinem Wanderleben bis eben. Es schneit und schneit und schneit, fröhliche Weihnachtszeit macht sich breit. Jetzt, wo du weg bist, ist die Checklist wieder blütenrein. Kein falscher Schein bedeckt hier keck mir die Traurigkeit, allein zu sein, was man will und nicht, was man soll. Du hast gesagt, die Welt ist schon voll von solchen wie mir, die hier in all dem Grauen auf Träume bauen und sich trauen, dir mit dem Shit dein hübsches Ohr abzukauen. Das machst du nicht mit. Kurz vor dem Split hatten wir einen mächtigen Streit über die Deutung der Zeichen unserer Zeit. Weit auseinander unsere Ideen. Und dann war es soweit, ich sollte gehen. Wolltest mich nicht mehr verstehen und sehen. Es schneit und schneit. Wir folgen dem Wind bis ins Himmelblau. Es schneit und schneit und schneit. Fröhliche Weihnachtszeit macht sich breit. Nur nicht in mir. Wegen dir. Tino Eisbrenner und frohe Weihnacht. Aus ihrem aktuellen lyrischen Album Ich bin der Regen, dreimal Nadine Maria Schmidt im Radio Marabu. Besucht unsere Webseite und seht uns dort im Bild weihnachtsschmausend. Das war auch der Weihnachtsflashback mit Fischer und Göbel 2016. Wir wünschen euch jetzt schon ein schönes, erfolgreiches 2017. Ein erfolgreiches, gutes neues Jahr vom Marabu Flashback Team Fischer und Göbel. Und wir nehmen noch einmal Abschied von dem großen Leonard Cohen hier im Weihnachtsflashback. Hier ist Death of a Lady's Man. Solitude. If you really wanna go that far. It's like a visit to the moon or to the